Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's talk about verse 8, which is quite a verse. Sprechen wir über Vers 8, der recht interessant ist. Some translations say that he who sins is of the devil. In einigen Übersetzungen heißt es, dass derjenige, der sündigt, vom Teufel ist. I used to read that as a young man and I got so scared. Als junger Mann habe ich das gelesen und bekam große Angst. I thought, oh my goodness, I thought I'm of Christ, but now the Bible says I'm of the devil. Ich dachte, ach du meine Güte, ich dachte, ich gehöre zu Christus, aber jetzt sagt die Bibel, ich gehöre zum Teufel. I have made vows with God to try to get out of sin. Ich habe Gott versprochen, dass ich versuchen würde, von der Sünde loszukommen. That didn't work. Das hat nicht funktioniert. Then I fasted and prayed to try to stop sinning. That didn't work either. Dann habe ich gefastet und gebetet, um mit dem Sündigen aufzuhören. Das hat auch nicht funktioniert. It helped me to be skinny. I was very skinny when I was a young man. Ich bin nur dünn geworden. Als junger Mann war ich sehr dünn. But I didn't fast and pray because I wanted intimacy with Jesus, because I didn't want to sin. Aber ich habe nicht gefastet und gebetet, weil ich eine intime Beziehung mit Jesus wollte, sondern weil ich nicht sündigen wollte. And then I believed that this is normal Christian life because Romans 7 says that. Dann glaubte ich, dass dies im christlichen Leben normal sei, weil es in Römer 7 so steht. And then I heard the preachers tell me, Ich hörte Prediger sagen, Reinhard, Paul had the same problem. Reinhard, Paulus hatte das gleiche Problem. The things that he didn't want to do, he did, and the things he wanted to do, he didn't do. See, you are just like Paul. Die Dinge, die er nicht tun wollte, tat er, und die Dinge, die er tun wollte, tat er nicht. Siehst du bist genau wie Paulus. So then I felt a little bit better. I thought, if the great apostle had the same struggle with sin, I'm okay. Da fühlte ich mich ein wenig besser. Ich dachte, wenn der große Apostel mit der Sünde zu kämpfen hatte, kann ich damit leben. But then I read 1 John 3, verse 8, he who sins is of the devil. Aber dann las ich 1. Johannes 3, Vers 8. Wer sündigt, ist vom Teufel. Oh, I didn't like that. Das gefiel mir nicht. Now let's read the verse again in the Passion. Lesen wir nun den Vers in der Passion-Übersetzung. The one who indulges in a sinful life is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. Wer aber der Sünde frönt, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Now the first thing that I need to tell you here, das Erste, was ich hier sagen muss, ist, is that the Bible does not talk about struggling against sin. Dass die Bibel hier nicht vom Kampf gegen die Sünde spricht. The Bible doesn't talk about because you've been taught religion and you don't get victory over sin, you're of the devil. Man liest es so, weil Religion einem beigebracht hat, dass man vom Teufel ist, wenn man keinen Sieg über die Sünde erlangt. No, you've just been taught the wrong stuff. Nein, man hat dir nur das Falsche gelehrt. And you've believed lies, that's why you don't have victory. Und du hast Lügen geglaubt, deshalb hast du keinen Sieg erlangt. That's why I like how the Passion puts it here, the one who indulges in a sinful life. Deshalb gefällt mir, wie es die Passion-Übersetzung ausdrückt, wer aber dem sündigen Leben frönt. The one who says, look, I'm going to sin, God is a God of love and grace, don't judge me, I do what I want. Das ist jemand, der sagt, ich werde sündigen, Gott ist ein Gott der Liebe und Gnade, also verurteile mich nicht, ich tue, was ich will. The Bible says this is how the devil has been, and if that's how you live, well, you are making yourself one with him. Die Bibel sagt, dass der Teufel so ist, und wenn du so lebst, machst du dich eins mit ihm. But then comes this incredible second part of the worst verse, which has been quoted out of context a million times. Aber dann kommt dieser unfassbare zweite Teil dieses Verses, der millionenfach aus dem Zusammenhang gerissen zitiert wurde. In the New King James, it says, and for this reason the Son of God was manifest to destroy the works of the devil. In der New King James Bibel heißt es, und aus diesem Grund wurde der Sohn Gottes offenbart, um die Werke des Teufels zu zerstören. The Passion says, the reason the Son of God was revealed was to undo and to destroy the works of the devil. In der Passion Übersetzung heißt es, der Grund, warum der Sohn Gottes offenbart wurde, war, die Werke des Teufels wirkungslos zu machen und zu zerstören. All over the world, in pulpits, I've heard this statement taken out of context. Auf der ganzen Welt habe ich diese Aussage aus dem Zusammenhang gerissen von Kanzeln gehört. It's not an isolated statement, my dear friend. Das ist keine isolierte Aussage, mein lieber Freund. The context is not, oh, you are sick, let me pray, because Jesus was manifest to destroy the works of the devil and sickness is the work of the devil. Der Kontext ist nicht, oh, du bist krank, lass mich beten, denn Jesus hat sich offenbart, um die Werke des Teufels zu zerstören und Krankheit ist das Werk des Teufels. Of course Jesus came to bring healing to everybody, of course. Natürlich ist Jesus gekommen, um allen Heilung zu bringen. But we can't take this verse for that. Aber wir können diesen Vers nicht dafür verwenden. Because this verse has a very clear context. Weil dieser Vers einen sehr klaren Kontext hat. And the context is sin. Und der Kontext ist die Sünde. If you live a surrendered life to sin, you actually are of the devil, because that's what he does. Wenn du ein Leben führst, das der Sünde hingegeben ist, bist du tatsächlich des Teufels, denn das ist es, was er tut. But Jesus came to destroy that work of the devil. Aber Jesus kam, um das Werk des Teufels zu zerstören. What is that work of the devil in this context? A life of sin. Was ist das Werk des Teufels in diesem Zusammenhang? Ein Leben in Sünde. In simple words, Jesus was manifest so that Christians don't have to sin anymore. Mit einfachen Worten, Jesus wurde manifestiert, offenbart, damit Christen nicht mehr sündigen müssen. Isn't that beautiful? Ist das nicht wunderbar? Instead of reading this verse and living in condemnation, anstatt diesen Vers zu lesen und in Verdammnis zu leben, oh no, I don't have victory over sin, I'm of the devil. Oh nein, ich habe keinen Sieg über die Sünde, ich bin des Teufels. I can read this whole verse in its context and rejoice because I can celebrate the victory of Christ. Kann ich diesen ganzen Vers in seinem Kontext lesen und mich freuen, weil ich den Sieg Christi feiern kann. I can say, Jesus, you've destroyed the works of the devil, which is sin, therefore I don't have to sin anymore. Ich kann sagen, Jesus, du hast das Werk des Teufels, die Sünde, vernichtet. Deshalb muss ich nicht mehr sündigen. No Christian has to try hard to get victory over sin. Kein Christ muss sich anstrengen, um den Sieg über die Sünde zu erringen. Remember this context. Jesus did it and you live in his victory. Denke an den Kontext. Jesus hat es getan und du lebst in seinem Sieg. It's been always so sad when I see Christians surrender to sin. Es war schon immer traurig zu sehen, wie Christen sich der Sünde ergeben. I had a really, really good friend. Ich hatte einen wirklich sehr guten Freund. The reason why I said I had, because he distanced himself from me. Ich sage hatte, weil er sich von mir distanziert hat. I still have the same love and care for that man. Ich empfinde immer noch die gleiche Liebe und Fürsorge für diesen Mann. But I remember when he sat on my couch and he said, ich erinnere mich, wie er auf meiner Couch saß und sagte, Reinhard, I'm just gonna surrender to a sinful lifestyle. Reinhard, ich werde mich einfach einem sündigen Lebensstil hingeben. I've been fighting for 30 years. I'm too tired. I can't do it anymore. Ich habe 30 Jahre lang gekämpft. Ich bin zu müde. Ich kann nicht mehr. I remember I said, listen, allow me to teach you what you've believed so wrong. Ich erinnere mich, dass ich sagte, hör zu, lass mich dir erklären, was du fälschlicherweise glaubst. But he didn't allow me. Aber er erlaubte es mir nicht. The man fasted, the man prayed, the man locked himself away for days just with the Bible. Der Mann fastete, er betete und schloss sich tagelang ein, nur mit der Bibel. All of this just to overcome the struggle of his sinful habits. Um den Kampf mit seinen sündigen Gewohnheiten zu meistern. And in the end he was too tired, he couldn't do it anymore. Doch am Ende war er zu müde, er konnte nicht mehr. Jesus was manifest to destroy the work of the devil, which is sin. Jesus wurde offenbart, um das Werk des Teufels, nämlich die Sünde, zu zerstören. Therefore, every Christian can live in the victory of sin because of what Jesus did. Deshalb kann jeder Christ aufgrund dessen, was Jesus getan hat, im Sieg über die Sünde leben. And I will see you tomorrow. Bis morgen.